Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute mit Ole Nymoen, zu dem Thema, warum ich niemals für mein Land kämpfen würde. Ich denke, den meisten unserer Hörerinnen und Hörer ist das ein Begriff, dieses neue Buch von Ole. Ole ist ja wirklich in aller Munde und wenn man politisch interessiert ist, fast täglich zu sehen. Ich sag mal vorweg, für diejenigen, die Ole noch nicht kennen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu ihnen. Ich denke aber, die meisten kennen ihn. Ole ist bekannt durch den Podcast Wohlstand für alle. Er hat jetzt, wie gesagt, ein neues Buch geschrieben, das wir gleich ausführlich kommen. Es ist natürlich nicht sein erstes Buch. Er hat vor einigen Jahren mit seinem Podcast-Kollegen Wolfgang M. Schmidt bereits ein Buch geschrieben zum Thema Influencer und in jüngster Vergangenheit auch ein Kinderbuch, Die kleinen Holzdiebel und das Rätsel der jungen Haut. Ich sage erstmal Hallo Ole. Hallo. Und ich begrüße auch Paddy. Ja, hallo ihr beiden. Ja, und Ole war schon einmal bei uns in der Kommunistenkneipe. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Sein Podcast-Kollege Wolfgang Schmidt war übrigens auch schon mal bei uns. Das ist noch nicht ganz so lange her. Und auch damals ging es schon um den Krieg und Kriegspropaganda. Und heute soll es schließlich um Oles neues Buch, Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde, gehen. Ja, und wäre Ole einer Marktlogik gefolgt bei der Produktion seines Buches, dann hätte er sich eigentlich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können für seine Veröffentlichung. Denn wir erleben jetzt gerade tatsächlich eine beispiellose Aufrüstung. In Zahlen übrigens die stärkste seit Hitler. Kriegsrhetorik und Propaganda, also die wirklich ihresgleichen sucht. Und eben genau zu diesem Zeitpunkt erscheint Oles neues Buch. Eine Antwort auf die Stimmung, eine Anklage gegen das nationale Wir, eine Anklage dagegen, sein Leben für staatliche Interessen, die nichts mit den eigenen zu tun haben, zu riskieren oder sogar zu opfern. Und es ist auch eine Anklage und Analyse dagegen, andere auf staatlichen Befehl zu ermorden, die wiederum mit den Interessen ihres Staates ebenfalls wenig bis gar nichts gemein haben. Und trotz gemeinsamer Anliegen wird es heute beim analytischen Teil sicher auch kontrovers werden. Wie auch immer, ich sag erstmal Hallo Ole und frag dich mal eingangs, für den Mainstream, den bürgerlichen Mainstream, ist dein Buch ja sowas wie ein bösartiger Tabubruch, das merkt man. Was war eigentlich für dich die krasseste Reaktion, die du erfahren hast, als du mit deinem Buch an die Öffentlichkeit gegangen bist, dem ja ein Artikel auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon vorweg folgte? Also was ist so das, was du erlebt hast und was ist dagegen die durchschnittliche Reaktion? Vielleicht magst du da mal kurz erzählen zum Einstieg. Ja, das ist gar nicht so trivial zu sagen, was quasi die durchschnittliche Reaktion ist, denn auf Twitter drehen natürlich immer alle durch. Da sind die wahnsinnig sauer. Und das sind ja dann immer auch dieselben üblichen Verdächtigen. Bei Instagram zum Beispiel, da sind ja normalere Leute auf dieser Plattform und da merkt man zum Beispiel, dass viel weniger böse Kommentare kommen und dass viel weniger böse Nachrichten vor allem kommen. Ja, die Nachrichtenanfragen sind da eigentlich nur voll von Leuten, die irgendwie sagen, sie sind froh, dass es endlich mal einer sagt. Kürzlich meinte jemand zu mir, es sei ein bisschen wie bei Trump. Ja, weil Trump hat doch immer diese Schilder gehabt, the silent majority stands with Trump. Und das ist jetzt das Ironische irgendwie, dass es bei mir ja auch so in der Art ist, ne? Also dass quasi ich die Mehrheitsmeinung vertrete, die meisten Deutschen würden, so verrückt sind sie nicht, Gott sei Dank, die meisten Deutschen würden nicht fürs Land kämpfen, mit der Waffe in der Hand. Und trotzdem sagt es halt keiner öffentlich. Und das macht das Ganze so absurd, also dass man in so einer Öffentlichkeit steht, wo man einen totalen Common-Sense-Punkt eigentlich vertritt und man wird wirklich behandelt wie der absolut Irreste. Und ich glaube, die verrückteste Reaktion für mich war kürzlich die, ja, Kritik kann man es nicht nennen, aber die Polemik von Florian Schröder, von dem Satiriker, der ohne das Buch gelesen zu haben, der hat sich nur in ein, zwei Interviewaussagen abgearbeitet, mich einfach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Germany's Next Putin-Troll bezeichnet, wo ich schon so dachte, okay, das ist schon eigentlich weit über Verleumdung hinaus, so an dem Punkt. Ich meine, der hat jetzt das Glück, dass ich nicht bei den Grünen bin und deshalb klage ich ja auch nicht mehr sowas, aber also nicht bei solchen Kleinigkeiten, aber trotzdem. Nochmal Glück gehabt. Ja, das hat mich doch beeindruckt, diese Frechheit. Es folgt ein Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt. Die Junge Welt ist eine linke, überregionale Tageszeitung. Aktuell gibt es sie kostenlos und zwar 2 Wochen lang im Probeabo. Kostenlos und unverbindlich? Endet also wirklich automatisch? Mit komplettem Zugang zum Online-Angebot? Ja. Und mehr. Die Junge Welt verspricht eine konsequente Haltung gegen Krieg und Militarismus. Mit marxistischer Orientierung und gegen die sogenannte Zeitenwende. Ob sie dieses Versprechen hält, könnt ihr selbst prüfen. Wie gesagt, 2 Wochen lang kostenlos. Bestellt das Junge Welt Probeabo auf jungewelt.de/Probeabo. Die Belieferung endet nach Ablauf der 2 Wochen automatisch. Ihr müsst also keine Angst haben, die Kündigung zu vergessen. Ja, oder du hast ja in vielen Interviews schon darauf hingewiesen, dass deine Message ja eigentlich im Kern gar nicht so kompliziert ist, sondern im Gegenteil relativ einfach. Also in den Medien wird es aber so als was sehr Verrücktes dargestellt. Aber vielleicht können wir kurz nochmal auf den wesentlichen Punkt zurückkommen. Also wenn ein Land angegriffen wird, warum sollten dann die Bürger dieses Landes denn nicht zur Waffe greifen, um sich zu verteidigen? Genau, also schon in dem, um sich zu verteidigen, liegt natürlich schon in der Formulierung, die du jetzt so aufwirfst, liegt natürlich schon das ganze bürgerliche Missverständnis. Also diese Leute tun ja einfach so, als wäre ein jeder Staat nichts weiter als eine Schutzmacht seiner Bürger. Also als gäbe es quasi die Völker dieser Welt, die sind alle wahnsinnig unterschiedlich und weil die so unterschiedlich sind, drohen die jeden Moment mit Waffengewalt aufeinander loszugehen. Deshalb hat sich jedes Volk dieser Welt seinen Staat erschaffen, um sich gegen die ganzen anderen gewaltsamen Völker dieser Welt zu wehren. Und so betrachtet ist einfach jeder Staat nichts weiter als die Institution, die die Sicherheit des jeweiligen Volkes, die Leib und Leben dieser Leute schützt. Was natürlich nicht stimmt. Also erstmal entsteht so kein Staat. Also ich meine, in der Bundesrepublik ist es, glaube ich, relativ klar, wer heutzutage zum deutschen Staatsvolk gehört auf dem Boden der Bundesrepublik. Mhm. Das ist eine Frage, die ist nicht basisdemokratisch entschieden worden, weil da irgendwie Leute gesagt haben, wir sind uns alle so ähnlich durch Sprache, Kultur und sonst was und deshalb finden wir zusammen und gründen uns einen Staat, sondern das ist ja einfach das Ergebnis der Kriege des letzten Jahrhunderts so. Also dass erstmal das Staatsvolk zum Beispiel in Deutschland definitiv dem Staat nachgeordnet ist, also der Gründung des Staates. Das ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. So. Also erstmal diese Lüge stimmt ja schon nicht, dass das quasi so ein Staat, was aus dem Volk gewachsen ist, sei. Genauso wenig stimmt, dass die Völker dieser Welt, wenn man mal wirklich sagt, ja, es gibt irgendwie verschiedene Volksgruppen, Kulturen, pipapo, so, da kann man jetzt im Einzelfall drüber streiten, ist das immer ein Produkt des Staates oder gibt es da nicht manchmal auch durchaus andere Entstehungsweisen von so Ideen von Völkern. Dennoch ist es natürlich völliger Quatsch zu glauben, die würden sich per se feindlich sein oder müssten sich mit Gewalt begegnen. Also weil man in Frankreich eine andere Sprache spricht oder andere Essensgewohnheiten hat, wann warm und kalt gegessen wird tagsüber, das ist kein Grund, sich die Köpfe einzuhauen. Und außer man wird zu einem völlig verblödeten Nationalisten erzogen, gibt's keinen Grund für gegenseitige Gewaltanwendung. So, also auch diese Idee von die Völker dieser Welt müssten sich permanent mit Gewalt voreinander schützen, weil sie so unterschiedlich sind in ihren Lebensweisen, Sittlichkeiten oder sonst was, ist natürlich völliger Quatsch. Und das größte Missverständnis ist, also ich habe ja gesagt, es wird immer so getan, als wäre ein Staat die Schutzmacht der Bürger. Und das stimmt einfach nicht. Wenn ein Staat angegriffen wird, dann verteidigt er sich nicht, weil er möglichst viele Menschenleben retten will. Die Kalkulation macht keinen Staat auf. Kein Staat sagt, könnte ich durch eine Aufgabe meiner Souveränität mehr Menschenleben retten als durch jahrelang militärischen Widerstand? Könnte ich dafür sorgen, dass durch eine Aufgabe meiner Souveränität die Ökonomie so weit erhalten bleibt, dass die Leute noch ein halbwegs ökonomisch tragfähiges Leben führen können? All solche Fragen stellt sich kein Staat, wenn er angegriffen wird. Der setzt seine Souveränität erst einmal über das Leben seiner Bürger. Und die einzige Kalkulation, die er aufmacht, ist der Krieg militärisch zu gewinnen. Das ist das Einzige, was den Staat bei der Kriegsführung interessiert. Ist der Krieg militärisch zu gewinnen? Zumal ja auch die Idee eines Nationalstaates, also es wird ja bei ganz vielen Menschen so getan, als sei das was völlig Natürliches. Aber auch das ist ja, du hast ja gerade schon gesagt, genau, ein Produkt von Kriegen, aber auch im Vergleich zur ganzen Menschheitsgeschichte ein relativ neues Konzept eigentlich, ne? Also die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte haben Menschen nicht in Nationen gelebt oder Nationalstaaten. Und auf die staatliche Ebene, also über die Frage, was ist eigentlich ein Staat, im Zusammenhang mit diesem Thema kommen wir, glaube ich, auch nochmal ausführlich. Ich gehe noch einmal kurz zurück auf die individuelle Ebene, denn ich habe schon den Eindruck, dass in Zeiten wie dieses so eigentlich naive Gedanken oder Vorstellungen, dass zum Beispiel russische Eltern ihre Kinder wahrscheinlich genauso lieben wie ukrainische und in der Regel kein Interesse daran haben dürften, dass diese entweder im Krieg sterben oder, wenn sie Glück haben, invalide oder traumatisiert zurückkehren. Das gilt ja heute schon als fast verdächtig lumpenpazifistisch, wenn man so in die Schlagzeilen bürgerlicher Zeitung schaut. Und dabei sollte es ja eigentlich auf der Hand liegen, dass zum Beispiel ein russischer Arbeiter mit einem deutschen Arbeiter eigentlich mehr gemein hat als die beiden jeweils mit ihrer herrschenden Klasse. Und vielleicht würden diese Personen sich in einem anderen Kontext sogar nett begegnen und unterhalten. Es wäre zumindest wahrscheinlicher. Ich habe mich gefragt, was muss eigentlich ideologisch vorher passiert sein und propagandistisch passiert sein, dass solche Argumente, die eigentlich banalen und intuitiven Ideen widersprechen, jetzt doch ziemlich prominent vertreten sind. Hast du da ein paar Gedanken dazu gemacht? Also ich glaube, diese Ideologie ist nicht nur jetzt gerade durch Zeitenwende oder so viel vertreten, sondern das ist einfach, wie die meisten Leute denken. Die meisten Leute sind Nationalisten. Ja, also das ist ja irgendwie das Verrückte. Also jetzt in Deutschland ist ja wirklich das so, dass eine Mehrheit nicht kämpfen würde. Aber so europaweit und global gesehen ist es ja interessanterweise schon so, dass ein Großteil der Leute sagt, ja klar muss ich für mein Land kämpfen. So als hätten die was von diesem Land und als hätten die sich das ausgesucht, als wäre das so ein Verein freier Menschen, die zusammengekommen sind, um einen Zweck zu verfolgen oder so. Und als wäre das nicht einfach nur der Gewaltmonopolist, in den sie zufällig reingeboren worden sind. Also es ist ja das totale Alltagsverständnis. Und bei dem man eben nicht mehr als guter Nationalist zwischen dem Interesse des Staates und dem eigenen irgendeinen Widerspruch ausfindig machen möchte, sondern sich total damit in eins setzt mit den Interessen des Staates. Und das ist dann auch der Grund, warum das, was du eben gesagt hast, diese menschliche Ebene, die total trivial ist. Es ist super einfach, diese Ebene einzunehmen. Aber die Leute haben sie über Jahre oder Jahrzehnte entlernt. Ja, die haben einfach ein völlig falsches Bild von der Welt mitbekommen. Und deshalb haben sie diese eigentlich nicht mal irgendwie linke, sondern einfach nur irgendwie menschelnde Perspektive, könnte man sagen, ja. Die haben sie in dem Sinne wirklich entlernt, obwohl die natürlich vollkommen auf der Hand liegt. Das ist ja vollkommen klar, dass sich die Menschen, die sich am Schützengraben begegnen, dass sie kein Problem damit hätten im Regelfall. Außer halt, weil sie so verblödet nationalistisch erzogen worden sind, ja. Aber ansonsten hätten die, würden ihre Staaten sie nicht dazu zwingen, keinen Grund aufeinander loszugehen. Und das finde ich ist ganz offensichtlich. Und ich schreibe das auch an einer Stelle so im Buch und das meine ich gar nicht polemisch. Wie weit ist man eigentlich von der Idee der Volksgemeinschaft entfernt, wenn man so spricht und schreibt, wie im Regelfall über den Krieg gesprochen und geschrieben wird. Also wenn man zum Beispiel einfach schon alleine in diesem Kollektivsingular quasi spricht, ja, Russland greift die Ukraine an, obwohl man eigentlich sagen müsste, nee, das greift nicht einfach nur ein Subjekt das andere an, sondern es gibt die Chefs des russischen Staates, die befehlen ihren Soldaten, ob die wollen oder nicht, Ukraine anzugreifen. Und umgekehrt zwingt auch der ukrainische Staat seine Bürger, ob die wollen oder nicht, auf diese Russen zurückzuschießen. All diese Unterscheidungen zwischen Führern und Geführten, Staat und Staatsvolk, die verwischen in diesem Kollektivsingular total. Und dieser Kollektivsingular, der behauptet eigentlich, dass quasi wirklich jeder Russe eigentlich für den Krieg sein muss, weil er Russe ist und Russland die Ukraine angegriffen hat und dass jeder Ukrainer um jeden Preis bereit sein muss, das eigene Leben zu opfern und dass es da keinerlei Dissens geben kann zwischen Staatsführung und denen, die da kämpfen. So, das suggerieren diese Formulierungen und deshalb dann diese wirklich gar nicht polemisch, sondern ernst gemeinte Frage, wie weit ist man da eigentlich noch weg von der Volksgemeinschaft als Idee? Ja, also wenn man quasi so sehr suggeriert, dass Staatsinteresse und persönliches Interesse immer in eins fallen. Und ich glaube, das ist eigentlich so der total banale Punkt des Buches, der aber für die Leute so wahnsinnig schwierig aufzufassen ist, die nationalistisch erzogen worden sind. Ja, ich finde auch allein schon bei den Begriffen die Ukraine, das ist ja schon ein bisschen verdächtig, weil wir haben, also vielleicht wir Informierteren haben ja alle auch Bilder mittlerweile gesehen, wie junge Ukrainer verzweifelt weglaufen vor irgendwelchen Rekrutierungsbüros und auf dem Jeep geschleppt werden und flehende Mütter und Väter hinterherrennen. Frage ich mich immer, warum ist das eigentlich nicht die Ukraine? Da sollte einem ja eigentlich schon mal auffallen, dass es auch ein paar Widersprüche innerhalb der Gesellschaft gibt und nicht so einen alleinigen nationalen irgendwie Standpunkt. Und es werden ja auch manchmal irgendwelche, also den Linken unter uns werden ja auch manchmal irgendwelche ukrainischen Linken präsentiert, die dann irgendwie, was weiß ich, einen Standpunkt für Waffenlieferung einnehmen. Das sind übrigens sehr wenige Gruppen, denn man muss wissen, dass freie Gewerkschaftsarbeit und auch linke Organisationen in der Ukraine gerade sehr, sehr gefährlich ist. Ne? Also die Kommunistische Partei ist verboten und auch nicht nur pro-russische linke Organisationen sind verbunden, sondern eigentlich fast alle und erleben massive Repressionen. Finde ich auch immer interessant, wenn dann von der Ukraine als so ein Subjekt, als wäre das so ein Mensch, irgendwie der mit geeinter Stimme spricht, gesprochen wird. Das ist ja eigentlich absurd, aber verfängt offenbar. Also ja. Ja, wobei nicht nur die Gleichsetzung zwischen den Herrschenden, dem Staat und der Bevölkerung mitgemacht, sondern auch eine direkte Abwertung. Also ich find's sogar krass, dass selbst in linksliberale Kreise hinein sowas wie die Bezeichnung von Russen als Orks ist ja auch sehr verbreitet, ne? Also wirklich direkt einfach als Untermenschen. Die Russen, ja. Aber selbst wenn es nicht diese extreme Form annimmt, dass man jetzt wirklich eigentlich schon, ja, also eigentlich wie der Führer spricht, so, ne, was du jetzt eben genannt hast, das Beispiel. Selbst wenn man jetzt mal nicht diesen totalen Extremfall nimmt, ist es ja immer noch so, dass du einfach eine Sprache hast, die schon alleine durch dieses angeblich hermetisch geschlossene Subjekt Russland und Ukraine, alleine durch diese Sprache wird ja schon total entmenschlicht. Ja, also wenn irgendwie gesagt wird, die Ukraine verzeichnet wieder Feldgewinne, hipp, hipp, hurra. So, dass das einfach über die Leichen von Zehntausenden Menschen auf beiden Seiten geht, die sich das gleichermaßen wenig ausgesucht haben und die deshalb auch gleichermaßen von jedem, der die Tassen im Schrank hat, als Opfer anzuerkennen wären. Ja, wir reden hier jetzt nicht von den Leuten, die jetzt, sag ich mal, in Butscha unzählige Zivilisten abschießen, sondern wir reden jetzt wirklich mal von den Soldaten, die einfach in ein Gefecht gezwungen werden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, für mich sind diese russischen Soldaten auch zu bemitleiden, weil ich kein verblödeter Nationalist bin und ich werde nicht darüber jubeln, über den schönen neuen Frontverlauf, der über die Leichen von unzähligen zwangsrekrutierten Ukrainern und Russen geht. Das ist für mich absurd, sich über sowas zu freuen. Da hat sich auch schon auch in der Berichterstattung ein bisschen was verschoben. Nicht, dass das früher nicht vorhanden war. Ich will jetzt nicht irgend so ein gutes Früher hier konstruieren oder an die Wand malen. Also Kriege gab es schon immer viele, auch von der BRD mitgeführt, seit langer Zeit schon. Aber ich kenne auch bei Welt-TV oder solchen Formaten, wo man wirklich das Gefühl hat, das sind irgendwelche Lanzer-Reportagen aus den 40ern oder so, wo dann immer mittlerweile auch wieder in Uniform ein General steht, der sich freut, ah, hier haben wir die Russen besiegt. Und in der gleichen Sendung wird dann aber ein Angriff, also vielleicht ja auch zu Recht, irgendwie der Russen beklagt, wo 4 Personen gestorben seien, wo ich so ein bisschen denke, irgendwie, also das ist eigentlich so platt, also nicht zu realisieren, dass es nicht das Subjekt Russland gibt, sondern dass da ja größtenteils auch Leute aus prekären Verhältnissen in Russland rekrutiert wurden, die dort gestorben sind bei diesem Angriff, aber das verschwindet alles unter dieser Glocke, unter dieser Klammer halt. Ja. Obwohl ja absurderweise sogar teilweise deutsche Militärs und Generäle bei der im Ukraine-Krieg sogar eher gemäßigter auftreten als manche Grüne, ne? Ja. Das ist ja auch nochmal crazy. Das sind die eifrigsten Deutschen. Naja, die haben, das muss man denen halt lassen, das sind natürlich auch Leute, die sehr perverse Kalkulationen anstellen, so Militärs. Aber sie stellen wenigstens überhaupt noch eine Kalkulation an. So. Mhm. Also das ist ja einfach was anderes. Also ein Militär erkennt irgendwann die Aussichtslosigkeit einer Lage. Und das ist dann ja schon ein Moment, wo auch jeder Staat Souveränität abzutreten bereit ist. Also wenn er merkt, ich kann das hier eh nicht mehr gewinnen, und das ist einfach in dem Sinne unverhältnismäßig weiterzukämpfen, dann machen das Staaten ja im Regelfall auch nicht. Also wenn man jetzt ich meine, ihr habt das vor einem halben Jahr ja gesehen, Selenskyj hat da ja dann gesagt, es wird Abtretungen geben. Also die zwischenzeitlichen hochgesteckten Kriegsziele wurden revidiert, weil einfach klar war, die sind nicht zu halten. Und jetzt hätte man gerne einen Friedensschluss, von dem man weiß, dass er noch realistisch ist. So, das heißt, auch ein Selenskyj weiß irgendwann, okay, man kann nicht alles zurückgewinnen, auch wenn man gerne würde. Und auch deutsche Militärs oder auch österreichische, die dann sehr präsent sind hier in den Medien, wissen das. Und bei den Grünen ist man aber so moralbesoffen, oder auch jetzt bei Hart aber fair habe ich den Kiesewetter getroffen, der ein halbes Jahr nachdem der Selenskyj sagt, man muss Abtretungen leider vornehmen, sagt dann der einfach im Fernsehen so sinngemäß, ja, das muss nochmal alles zurückerobert werden. So, das ist einfach so eine Moral, einerseits Moralbesoffenheit und andererseits so eine Lust darauf, Russland endgültig zu besiegen, dass es ihm scheißegal ist, über wie viele, also zumindest die Ukrainer müssten ihm ja irgendwas wert sein, so moralbesoffen, wie der sich dahin stellt. Aber das ist jemand war halt scheißegal, über wie viele Ukrainer das gehen würde, wenn man tatsächlich versuchen würde, die verlorenen östlichen Gebiete nochmal zurückzuerobern. Aber wie gesagt, also das ist dann einfach so ein absurder, hypertropher Moralismus, der halt mit einer militärischen, strategischen Perspektive auch nichts mehr zu tun hat. Tatsächlich, ja. Ja, ich war gerade im Podcast von unserem Freund Fabian Lehr und da haben wir auch nochmal diesen Punkt gemacht, dass wir wirklich auch den Eindruck haben oder man könnte den Eindruck gewinnen, dass die Grünen und die linksliberalen Propagandisten sich ihre eigene Propaganda mittlerweile einfach selber glauben und Opfer dieser werden. Und dann hat man gar nicht so selten die Situation, dass irgendwelche Generäle die Grünen, vielleicht jetzt nicht unbedingt von links, das würde ich jetzt nicht sagen, aber vom Standpunkt der Ratio kritisieren. Mhm. Und das führt schon zu absurden Szenen manchmal, ne? Und ja. Wo wir bei dem Beispiel sind, würde ich gerne ein kleines Zitat aus deinem Buch bringen. Da stellst du dar, wie Lars Reichow, ein Musiker, im ZDF seinen fantasienfreien Lauf lässt. Ich zitiere das mal kurz, um nochmal so ein bisschen deutlich zu machen, wie so eine Denke geht bei diesen Leuten. Stellt euch bitte vor, eines Tages überfällt euch der Nachbar. Er durchbricht den Gartenzaun, er erschlägt die Kinder, er vergewaltigt die Mutter dieser Kinder, er schießt auf das Haus. Ihr wehrt euch, ihr holt Hilfe aus der Nachbarschaft, aus der Verwandtschaft. Du kämpfst gegen den Feind, dem du nichts getan hast, und irgendwann im Kampf gegen die Eindringlinge kommt der Nachbar von der anderen Straßenseite und sagt, hey, hör mal, ich habe wirklich Angst, dass er die ganze Siedlung zerstört. Kannst du nicht versuchen, einen Kompromiss mit ihm auszuhandeln? Gib ihm ein Viertel von deinem Garten und deine Frau, wenn sie ihm doch so gut gefallen hat. Das Trampolin brauchst du auch nicht mehr. Oder brauchst du nicht mehr. Ja, Ole, vielleicht kannst du noch mal kurz an dem Beispiel deutlich machen. Ist bestimmt Russe, der Nachbar wahrscheinlich. Bestimmt. Ja, je nachdem, das ist ja auch... ist offensichtlich Russe. Das wird ja auch ausgetauscht über die Jahrzehnte, muss man dazu sagen. Aber vielleicht kannst du mal erklären, was an so einer Art der Argumentation, die aber prominent immer wieder vertreten ist, eigentlich alles schief ist. Ja, es ist eben wirklich die... Ich meine, vorhin habe ich gesagt, dieses Sprechen entmenschlicht. Und man könnte jetzt vielleicht sogar umgekehrt sagen, na gut, an der Stelle vermenschlicht es. Es vermenschlicht den Staat. Ja, also wenn ein Staat den anderen angreift, dann ist es einfach für diese Leute, als würde eine Privatperson die andere angreifen, obwohl die Differenz ja relativ offenkundig ist. Wenn ich jetzt meinetwegen dich, Flo, angreife auf offener Straße, dann wehrst du dich, vorausgesetzt du wehrst dich, da gehe ich jetzt davon aus, mit eigener Gewalt gegen einen fremden Übergriff. Wohingegen, wenn ein Staat sich verteidigt, dann schickt der seine Soldaten, ob die wollen oder nicht, in den Kampf. Das heißt, es gibt eine Führung, die ganz sicher nicht kämpft, und es gibt die Geführten, denen sich die Frage, ob sie wollen, überhaupt nicht stellt, weil sie müssen. Und deshalb ist der Vergleich so vollkommen abwegig. Also erstmal einerseits, also das ist das Erste, was falsch dran ist, dass quasi so getan wird, als wäre der Staat eigentlich die Gesamtheit seiner Bürger und als wären die Bürger, wenn diese staatliche Schutzmacht im Mindesten angegriffen ist, selbst eigentlich schon massakriert und vergewaltigt. Das ist das Erste, was daran falsch ist. So, das Zweite ist, dass es ja offenkundig komisch ist, dass diese Gewalttaten, die er da beschreibt, die passieren ja auch permanent im Inneren eines Staatswesens, ohne dass es da zu irgendwelchen größeren Reaktionen führt. Also der will ja so tun, als wäre der Staat zum Beispiel die Schutzmacht der Frauen, die sonst vor Vergewaltigung durch ausländische Horden von Soldaten quasi bedroht sind. Und jetzt muss man nicht so tun, als würde das nicht passieren. Natürlich passiert das im Krieg. Ist ja völlig klar, das zu leugnen wäre albern, aber so zu tun, als wäre das der Zweck des Staates und deshalb verteidigt er sich, ist trotzdem abwegig, weil wenn der Staat sich um Frauen scheren würde, dann würde der mal gucken, dass, es genug Plätze für Frauen in Frauenhäusern gibt oder so, was ja offensichtlich nicht passiert. Also sobald die Vergewaltiger halt nicht ausländische Soldaten, sondern deutsche Staatsbürger sind, schert sich dieser Staat ziemlich wenig drum. Das geht von zu wenig Plätzen in Frauenhäusern, das geht da los und geht bis hin zu einer Justiz oder auch einer Exekutive, die das ohnehin von vornherein eigentlich weglächelt und wo ein Großteil der tatsächlich stattfindenden Vergewaltigungen niemals mit einer wirklichen Verurteilung des Täters endet. So, und deshalb ist das so wahnsinnig perfide, weil etwas, was diesen Staat sonst auch nicht interessiert, zum Beispiel sexuelle Gewalt gegenüber Frauen, und was jeden Tag passiert, oder auch Mord und Totschlag passiert jeden Tag, die sogenannten Familientragödien passiert jeden Tag, ohne dass da irgendein Aufmacher in der Tagesschau ist. Also wenn es ein Syrer ist, ist es ein Aufmacher. Aber sonst niemals, sonst juckt das keine Sau. Und das, was den Staat sonst nicht interessiert an Gewalttaten im Inneren des Gemeinwesens, da wird dann auf einmal so getan, als wenn der sich verteidigt, als wäre der Zweck des Staates einfach nur die Verhinderung solcher Gewalttaten. Und das ist einfach verlogen und falsch. Also neben der Legitimierung staatlicher Gewalt oder staatlichen Handelns durch den Verweis auf Schutz von Frauen oder Feminismus sogar, gibt es da noch viele weitere liberale Propagandaerzählungen. Und eine davon, die auch gerade sehr wirkmächtig ist und auch sehr immer wieder aufgegriffen wird, ist ja auch der Verweis auf höhere Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Das hört man auch gerade sehr oft beim Thema Aufrüstung der BRD oder in der Europäischen Union. Man müsste ja sozusagen jetzt auch, wo die USA angeblich plötzlich imperialistisch geworden sei und sich von der westlichen Ordnung verabschiedet hätte, müsste ja Europa und Deutschland als letzte Bastion der Demokratie sich verteidigen gegen autoritäre Populisten und Diktatoren wie Putin, Xi Jinping und Trump. Genau, aber ist es ja nicht auch aus einer linken oder marxistischen Sicht besser, in einem liberal-demokratischen System zu leben, als zum Beispiel in einer rechtsautoritären Diktatur wie in Russland? Also auch wenn man jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt diesen Staat in Gänze liebt oder in jeder Hinsicht... Tust du nicht? Tue ich nicht. Mhm. Oder sagt ja, also im Kern ist dieser Staat nicht in unserem Interesse, aber dass es trotzdem unterm Strich besser ist, in einem eher liberalen System zu leben als in einem rechtsautoritären System. Ist es dann nicht sogar aus linker Sicht sinnvoll zu sagen, wir kämpfen dann für dieses eher liberale System, um unsere Freiheiten zu verteidigen? Also ich sage da mittlerweile, das ist eigentlich völlig egal. Also wie wir Linken uns dazu verhalten, weil das interessiert den Staat nicht. Also die Frage, wäre man bereit für Deutschland zu sterben, ist das einem das Leben wert, diese Differenz zwischen einer verhältnismäßig hohen Liberalität der modernen Bundesrepublik versus zum Beispiel der ausgedachte Überfall Russlands auf Deutschland, von dem noch nicht mal Carlo Masala behauptet, er würde bevorstehen. Ja, das ist übrigens echt interessant. Also so jemand wie Carlo Masala sagt ja einfach nur, ja, kann sein, dass die Russen im Baltikum zündeln, was ja auch schlimm genug ist, so, aber die werden nicht Deutschland. So, das sagt selbst so einer und trotzdem wird die ganze Zeit diese Gefahr beschworen. Aber lassen wir es mal gelten. Lassen wir es mal gelten und sagen, ja, es könnte sein, Putin marschiert hier ein und dann wird es hier deutlich weniger liberal, als es jetzt gerade ist. Da kann man sich individuell natürlich permanent die Frage stellen, ab welchem Grad der Unterdrückung von Freiheit bin ich eigentlich bereit, dafür auch mein Leben zu geben, um diese Unfreiheit zu verhindern. Ganz ehrlich, natürlich kommt irgendwann für fast jeden der Punkt, wo man sich wehrt. Also so zu tun, als würde man sich das absurdeste Folterregime darbieten lassen, stimmt ja auch nicht. Also was weiß ich, na klar, wenn jetzt ganz Deutschland in einen Pinochet-Folterkeller verwandelt werden sollte durch eine äußere Invasion, käme wahrscheinlich irgendwann der Punkt, wo auch ich sagen würde, ui, da ist anscheinend wirklich nicht nur die Staatsmacht angegriffen, sondern auch man selbst. So, aber das lässt einen der Staat ja eh nicht entscheiden. Der zwingt einen ja in den Krieg und dem gilt erstmal quasi diesem Gewaltverhältnis, das ein jeder Staat zu seinen Bürgern hat, gilt erstmal die Kritik des Buches. Und jetzt nochmal wirklich zum Thema Linke. Weil ich fand, das ist bei Fabian Lehr in seiner Kritik, also ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil ich ja bald mit ihm diskutieren werde, aber ich fand, das ist bei ihm auch so ein bisschen angeklungen, dass es ja dann diese Bedingung der Möglichkeit wäre, die man da verteidigt, dass man sagt, in einem liberalen Staat, wo man seine Meinung besser sagen darf, kann man besser für den Sozialismus werben und sowas. Und das fand ich schon irgendwie einen komischen Punkt, weil er ja jemand ist, der sich viel mehr als ich irgendwie zu revolutionären Umtrieben bekennt, ja. Und als jemand, der so einen positiven Bezug wie er jetzt zum Beispiel zur russischen Revolution hat, so scheint das mir zumindest zu sein, müsste er doch wissen, dass Freiheit wirklich nicht eine notwendige Bedingung einer sozialistischen Revolution ist. Deshalb also diese Idee, die Bundesrepublik ist eigentlich schon das Sprungbrett in den Sozialismus. Also das hat er jetzt nicht so gesagt, aber das gibt es ja unter manchen Linken, ne? Das gibt es ja schon unter manchen Linken und das finde ich ein bisschen verrückt, weil wir ja auch wissen, wie anders die Bundesrepublik früher umgegangen ist mit Kommunisten, als sie noch bedeutsam waren. Und ja, jetzt, wo sie irrelevant sind, jetzt ist es hier hochgradig liberal, aber man kann ja an den Reaktionen auf die Palästina-Proteste der letzten anderthalb Jahre ablesen, wie illiberal auch dieser Staat kann, wenn er sich in seiner Raison angetastet sieht. Und es kann unter einem Friedrich Merz und insbesondere unter einer Alice Weidel in 4 Jahren Linke auch sehr, sehr hart betreffen. Also Lehrs Position war ja schon sehr speziell bezogen auf den Zweiten Weltkrieg und den Einmarsch Nazi-Deutschlands, was glaube ich schon nochmal was anderes ist als jetzt, also bei aller Kritik an Putins Regime, aber klar. Da kommen wir auch gleich zu, also die ganze Argumentation mit aber Hitler. Trotzdem kann man jetzt Russland, also heute Russland nicht vergleichen mit dem damaligen Nazi-Regime. Genau, und was du sagst. Also man kann es schon vergleichen, aber es ist halt was anderes so. Also ich meine, man kann sich gleichsetzen, das genau vergleichen, ja, aber nicht gleichsetzen. Nicht gleichsetzen, genau. Vergleichen kann man alles. Weil dann ja wirklich, also im Zweiten Weltkrieg ging es ja um die auch die physische Existenz, ja. Genau, und vor allem wir erleben ja jetzt gerade auch eine autoritäre Wende, genau, Repression gegen palästinensolidarische Aktivisten, Linke, die ja auch gerade zunehmen und ja, auch das ist ja immer eine Frage der Kräfteverhältnisse. Genau, wenn Linke immer stärker sein wird, dann werden auch die Repressionen zunehmen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie, also dass diese relativen Freiheiten da sind, weil der Staat einfach so großzügig wäre, sondern weil wir einfach gerade zu irrelevant sind und keine Gefahr darstellen. So. Ja, ich glaube auch, ohne das jetzt zu vertiefen, weil, wie gesagt, du führst da ja noch mit Fabian ein ausführliches Gespräch drüber, ist es, glaube ich, auch ein Unterschied, ob man jetzt glaubt, was ich nicht glaube, dass er das glaubt, ob die BRD jetzt ein Sprungbrett in den Sozialismus ist oder ob man eine taktische Herangehensweise daran hat, ne? Aber, deshalb habe ich ja gesagt, das hat er nicht gesagt, das wollte ich ihm jetzt nicht unterstellen, aber es klang so ein bisschen an, dass man quasi sagt, man verteidigt den Staat, mit dem man nicht viel anfangen kann, in dem man lebt, gegen einen, der noch autoritärer ist, weil das für Linke ansonsten noch schlimmer wird. Und da würde ich halt sagen, ja, also finde ich zumindest aus Sicht eines so revolutionären Marxisten, wie er es ja ist, im Gegensatz zu mir, fand ich es doch irgendwie komisch. Aber egal, das diskutieren wir einfach in anderthalb Wochen aus. Ja. Ja, ich bin gespannt. Zu dem ganzen Thema, was wir eben angerissen haben, also auch liberale Propaganda, fand ich es wichtig, das doch auch nochmal aufzunehmen, dieses Interview. Es gibt ja dieses Evergreen-Totschlagargument, also ich kenne es eigentlich aus allen Kriegen, die ich so als politischer Mensch miterlebt habe, aber Hitler, so hast du auch das Kapitel oder den Abschnitt deines Buches genannt. Also es dürfte klar sein, dass in Kriegen tatsächlich unglaubliche Massaker und Verbrechen passieren, also das ist unbestreitbar, in der Regel allerdings von beiden Seiten und die Qualität unterscheidet sich dann vielleicht nach dem Kräfteverhältnis. Und beliebtes Motto ist ja dieses, der Feind begeht wissentlich Grausamkeiten. Wenn wir Fehler machen, geschieht dies unbeabsichtigt oder der Feind benutzt unerlaubte Waffen, um mal diese Historikerin Anne Morelli zu zitieren. Und Hitler ist ja in diesem Prinzip das ultimative Böse, die böse Figur, eine Projektionsfläche, die benutzt werden kann so für so ziemlich alles. Also sozusagen als Geheimwaffe der Kriegsbefürworter habe ich mittlerweile den Eindruck. Vielleicht magst du noch mal kurz erklären, wie dieses Prinzip funktioniert. Ja, wenn man die eigene Gewalt, egal ob offensiv oder defensiv, rechtfertigen will, braucht man natürlich auch für die Öffentlichkeit immer moralische Gründe und also welche, die halt, sage ich mal, ziemlich erlogen sind. So, also du kannst ja zum Beispiel, sagen wir mal, bei Putins Angriff auf die Ukraine gibt es ja die Gründe, die er nennt und von denen jeder weiß, das sind die wahren Gründe. Also der sagt in seiner Kriegserklärung permanent irgendwas von wegen die NATO hier, die NATO da. Und das ist, finde ich, völlig klar, das ist nicht Demagogie, sondern das meint er genau so. Der sieht diesen Krieg als einen Krieg zur Schaffung einer Pufferzone gegen die NATO. Das ist der Zweck, den dieser Krieg, würde ich sagen, objektiv hat von russischer Seite aus. Und dann gibt es natürlich aber bei Putin auch noch den zweiten Argumentationsstrang, nämlich zu behaupten, in der Ukraine, da regieren die Nazis. So, also da wird dann die vermeintliche, aber auch tatsächliche Gängelung der russischen Minderheit herangezogen als Beleg dafür, dass dort angeblich Nazis regieren, weil das natürlich dann die ultimative moralische Rechtfertigung für eigene Gewalt ist, weil mit Nazis kann man nicht verhandeln. Nazis wollen ihre Feinde auslöschen. Das ist nicht ein Eroberungsfeldzug, wie meinetwegen Napoleon den durchführt, dass er sagt, er erobert anderes Territorium, erobert die dortigen Untertanen und setzt dort seine Idee einer napoleonischen Charta quasi um. Das ist nicht das, was natürlich Hitler gemacht hat, sondern Hitler unterscheidet sich von dieser Art Eroberungskrieg, wo man sich fremdes Land und deren Leute erobern will. Hitler unterscheidet sich von diesen Kriegsherren dadurch, dass für ihn das Töten was Selbstzweckhaftes hatte, dass er Völker und sogenannte Rassen festgestellt hat, von denen er gesagt hat, die sind per se minderwertig, die müssen weg, die sind uns hier im Weg. Wir Deutschen sind ein Volk ohne Raum und deshalb müssen wir das erobern und all diese Leute entweder töten oder, ich sage mal, der Vernichtung durch Arbeit zuführen. Und das ist natürlich ein extrem krasser historischer Sonderfall, dass also ein Krieg eigentlich kaum noch eine militärische Ratio in dem Sinne hat, sondern dass der Krieg so funktioniert, dass die Tötung des anderen Volkes ein Selbstzweck ist. Und das unterstellt man dann der Gegenseite, ja, das unterstellt dann zum Beispiel Putin den Ukrainern, weil man dadurch jede Legitimität dieser Regierung aberkennt. Also man sagt einfach, das sind Unmenschen, die wollen unsere Minderheit allesamt töten und deshalb kann man mit denen nicht verhandeln und deshalb müssen wir diesen Krieg beginnen. So, das ist ja quasi neben dieser NATO-Linie, ist das ja die moralische und offenkundig demagogische Linie, mit der Putin seinen Krieg begründet. Und umgekehrt passiert das natürlich genauso. Also Zelensky stellt sich in die Assemblée Nationale in Paris und erklärt dann da irgendwie, Putin muss gestoppt werden, denn sonst wird es weitergehen wie mit Hitler, dass er immer eine Grenze nach der anderen überschreitet. Das heißt also, beide Seiten nehmen sich in dieser moralistischen Hinsicht nichts. Und das ganz sicher nicht, weil es in diesem Krieg ernsthaft um Faschismus versus Antifaschismus ginge oder so, sondern weil halt beide Seiten das als demagogisches Instrument missbrauchen, diesen Nazi-Vorwurf. Ich finde es auch da übrigens immer wieder erstaunlich, wie dieselben Linksliberalen oder Grünen zum Beispiel sehr empfindlich reagieren, wenn man in Bezug auf Gaza oder Palästina von Vernichtungskrieg spricht oder Genozid, dann plötzlich rasten sie komplett aus und wirfen einem vor, dass man antisemitisch ist, aber dann wiederum im Ukraine-Krieg ohne Probleme die ganzen Vergleiche zieht, ne, von Vernichtungskrieg und Putin als neuer Hitler und so, ja. Das fand ich schon auch interessant, weil eigentlich, also gerade in Deutschland finde ich es bemerkenswert, weil man ja eigentlich immer diese These der Unvergleichbarkeit hat. Also eigentlich wird ja quasi gesagt, Hitler und die Nazis sind ein so unvergleichlich Böses, dass jeder Vergleich mit anderem sich nicht gehört. Das ist eigentlich etwas, was für breite Teile der bürgerlichen Öffentlichkeit bis in wirklich konservative Kreise hinein lange Zeit über unhintergehbar war. Und da kann man jetzt so zu stehen, wie man will. Also es ist ja durchaus so, dass das einen gewissen logischen Widerspruch enthält. Weil um zu sagen, ist es unvergleichbar, musst du den Vergleich eigentlich schon angestellt haben. Ja, also eigentlich, also die Aussage stimmt natürlich, es ist der größte industrielle Massenmord der Weltgeschichte, aber trotzdem ist natürlich die Aussage, das ist unvergleichbar, ein bisschen Quatsch, weil damit hast du den Vergleich schon vollzogen. So, aber grundsätzlich kann ich der These natürlich was abgewinnen, dass man sagt, das ist ein historischer Sonderfall, eine Einmaligkeit. Und ein Vergleich damit schickt sich deshalb nicht. Und jetzt auf einmal in der Ukraine ist es wirklich möglich, bei einem, man muss es einfach so sagen, relativ konventionellen Eroberungskrieg mit aller Gewalt, die damit einhergeht, die ist ja schlimm genug. Man muss das jetzt nicht so tun, als wäre das Hitler, als wäre diese Gewalt, als würde nicht für sich stehen und schlimm genug sein, muss man permanent mit diesem Hitler-Vergleich aufwarten. Das geschieht ja offenkundig nicht, um irgendeine sachliche Klarstellung über diesen Krieg zu erlangen, denn das ist einfach nicht das, was Hitler gemacht hat. Das Verhältnis Putins zu den Ukrainern, die er zu Russen machen will, ist einfach objektiv ein anderes als des Hitlers zu den Osteuropäern und Juden. So, aber man bedient sich dessen, um alle Grenzen zu verwischen und hintergeht damit eigentlich diesen, ich sag mal, bundesrepublikanisch-demokratischen Konsens, den man über die Verbrechen der Nazizeit hatte. Und das finde ich ist schon interessant und klar. Dann parallel dazu sieht man, was im Gazastreifen passiert und was in der Westbank passiert, was eine Gewalt ist, die sich offenkundig deutlich mehr gegen Zivilisten richtet, also deutlich systematischer gegen Zivilisten richtet. Und da auf einmal ist der Vergleich wieder unschicklich. Also da sieht man ja, diese Maßstäbe werden halt je nachdem benutzt, wie es einem gerade passt. Dann kommen wir vielleicht zu einem Teil deines Buches, der ein bisschen kontroverser sein könnte. Und zwar jetzt vor allem bezogen auf deine Analyse des Staates oder des bürgerlichen Staates, auch deine Herleitung, woher Staaten zum Beispiel kommen. Also erstmal dazu grundsätzlich, also ich denke, wir stimmen darüber überein, dass Staaten keine natürlichen Gebilde sind, die irgendwie basisdemokratisch von Gesellschaften sich selbst gegeben wurden, um irgendwie die öffentliche Ordnung oder in ihrem Interesse zu agieren oder fürs Allgemeinwohl zu sorgen, sondern dass es sich um Zwangs- und Gewaltapparate handelt, die in erster Linie den Interessen von einigen wenigen Herrschenden dienen und nicht den Interessen der breiten Bevölkerung. Was ich aber interessant fand, also bei der Frage, woher kommen Staaten eigentlich, hast du geschrieben in deinem Buch, dass Staaten einmal das Produkt von Kriegen seien. Hast du ja gerade auch schon erwähnt, bei der historischen Herleitung jetzt aus dem Gespräch, und dass Staaten daraus resultieren würden, dass Menschen irgendwann mal Macht über andere erlangt hätten. Und ich fand diese Herleitung irgendwie ein bisschen schwammig, weil ich habe mich so gefragt, oder ich denke mal, dem wirst du auch zustimmen, also es gab ja nicht immer Staaten in der Menschheitsgeschichte und es gab auch nicht immer Kriege, wie sie heute verstehen. Also es ist ja schon, es muss ja irgendwas in der Menschheitsgeschichte geändert haben, sozusagen, dass es zu dieser Entstehung von Staaten gekommen ist. Und wir als Marxisten würden dann natürlich historisch-materialistisch argumentieren und sagen, es hängt vor allem zusammen mit veränderten ökonomischen Bedingungen, materiellen Bedingungen. Also dass sozusagen mit der Sesshaftwerdung des Menschen und einer erhöhten Produktivität und der Entstehung von mehr Produkt sozusagen auch Klassen entstanden sind. Also das erste Mal die Möglichkeit, dass Menschen ausgebeutet werden konnten durch eine Minderheit und dass daraus sozusagen auch Staaten sich gebildet haben als Instrument sozusagen der herrschenden Klassen jeweils, um ihre Herrschaft abzusichern. Und genau, das ist natürlich also auch eine sehr verkürzte Darstellung, aber das ist sozusagen so die Grundthese von Marxisten. Und da habe ich mich gefragt, also siehst du das anders? Und wenn ja, wie erklärst du dir eigentlich dann sozusagen die historische Entstehung von Staaten, weil na gut, also erstmal stimmt, also in der ganz grundsätzlichen Entstehung ist es in der Tat so, dass da ja oftmals sogar dann, also wenn du jetzt an vorbürgerliche Staaten beispielsweise auch denkst, ist es ja so, dass sogar teilweise diejenigen, oder was heißt teilweise, dass diejenigen, die die Gewalt innehaben, gleichzeitig auch die sind, die die ökonomischen Ausbeuter sind. Was sich ja später tatsächlich ändert. Also in einer modernen bundesrepublikanischen Demokratie gibt es eine politische Klasse, oder gut, vielleicht will man da auch gar nicht mehr von Klasse sprechen, aber gibt es eine politische Kasteschicht, wie auch immer, die einen bürgerlichen Staat verwaltet, wo die Ausbeutung von ganz anderen Personen quasi betrieben wird. Mir geht's erstmal darum zu sagen, dass ein Staat, also wo wir uns einig sind, dass erstmal ein Staat ist, also wenn er funktional sein soll, ein Gewaltmonopolist. Also da, wo vorher einfach umstritten war, wer eigentlich auf einem bestimmten Gebiet, in einem bestimmten Gemeinwesen, wie auch immer, wer dort die Gewalt innehat, diese Frage wird geklärt, sobald sich irgendwer schafft, an die Spitze dieses oder jemand es schafft, einen Staat dort zu etablieren. Das ist ja erstmal eine Sache der Gewalt. Also dass jemand es schafft quasi, aus welchem Grund auch immer, ein Gebiet zu beherrschen und die Gewalt dort zu monopolisieren, das ist eigentlich das, was quasi die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt von einem Staat sprechen kann. So, da sind wir uns einig, oder? Also, dass es einen Punkt gab, wo Menschen die Möglichkeit bekommen haben, ein Gewaltmonopol für sich zu... Genau, dass sie es geschafft haben... Beanspruchen, ja. Aber die Frage ist natürlich, genau, was sind die Gründe dafür? Oder gibt es da nicht einen Zusammenhang mit, mit anderen Faktoren wie eben ökonomischen Bedingungen? Das können wir gleich quasi noch so über diese Fragen sprechen. Aber ich würde ja sagen, erst einmal, auf der einen Seite hast du die Entstehung des Staates, die dadurch folgt, dass irgendwer es schafft, die Gewalt zu monopolisieren auf diesem vorher umkämpften Gebiet, wo die Gewaltfrage ungeklärt war. Und wenn natürlich jemand den Anspruch hat, ich bin der, der über dieses Fürstentum herrscht oder sonst irgendwas, der über den Menschen steht, der ihnen ihre Bedingungen der Ökonomie auferlegen kann, der ihnen ihr Mehrprodukt abziehen und davon ein fürstliches Leben führen kann, dass jemand mit so einem Geltungs- und Herrschaftsanspruch auch höchstwahrscheinlich diese Leute benutzen wird, um seine Souveränität zu erweitern, weil er ja auch weiß, dass er umzingelt ist von anderen solchen Gewaltmonopolisten. Das, finde ich, folgt dann schon auch, also aus genau diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass in dieser Hinsicht man, deshalb gehe ich nicht auf Kriegsgründe ein, weil ich wirklich glaube, dass im Laufe der Jahrhunderte sich die Gründe, warum Kriege geführt werden, dass die sich permanent verschieben, dass auch im modernen bürgerlichen Zeitalter, und deshalb arbeite ich mich so ein bisschen an dieser Imperialismus-Theorie ab, dass auch im modernen bürgerlichen Zeitalter die Gründe für Krieg nicht einfach eine Ökonomie, Absatzschwierigkeiten, Handelsschwierigkeiten etc. lauten, sondern dass es eine Vielzahl von Gründen gibt, warum Krieg geführt wird. Und weil es diese Vielzahl von Gründen gibt, möchte ich mich erstmal an dem, was sie alle gemein haben, abarbeiten, nämlich an dem Gewaltverhältnis, was besteht zwischen dem Staat und den Bürgern. Mhm. Ja, ich glaube, wo so ein bisschen Differenz liegt, ist, also was ist eigentlich dann der Zweck des Staates oder der Hauptzweck letztlich, ne? Ja. Ich glaube, also da glaube ich halt schon, also jetzt kannst du natürlich bei modernen bürgerlichen erfolgreichen Staaten, kannst du natürlich erstmal sagen, die haben diese bestimmte Form der Wirtschaftsweise, auf die sie ihre, also ihr Volk festlegen, wie gewirtschaftet wird. Da ergeben sich dann Widersprüche draus in Konkurrenz zu anderen Staaten, die sich dann, was weiß ich, teilweise in Zollstreitigkeiten widerspiegeln, die sich aber durchaus auch in militärischen Scharmützeln am Ende widerspiegeln können. Aber es gibt ja eben auch in der Gegenwart Kriege, die einen völlig anderen Charakter haben. Also ich meine, wir haben jetzt über den Gaza-Krieg eben kurz gesprochen. Und da ist es ja offenkundig, das hat wirklich nichts mit Kapitalismus zu tun. Da hat man wirklich auf der einen Seite eine Regierung, die einer religiösen Überlieferung entnimmt, warum sie und ihr Volk Anspruch auf dieses Gebiet haben und warum alle anderen weg müssen. Und auf der anderen Seite hat man die Leute, die halt zufällig vorher da waren und die weg sollen und die natürlich auch nicht weg wollen und die ihren Anspruch auf dieses Gebiet erheben. Und das hat ja nun wirklich überhaupt nichts mit Produktionsweise, Klasse oder sonst was zu tun, sondern da ist ja der Nationalismus oder das volkstümliche Denken eine eigenständige Macht, die mit der Tatsache, dass Israel auch ein bürgerlicher Staat ist, der kapitalistisch und sogar erfolgreich kapitalistisch wirtschaftet, nichts zu tun hat. Also die brauchen ja jetzt nicht noch den Gazastreifen, um ökonomischen Erfolg zu haben. Den haben sie ohnehin schon. Ja, also bei dem Beispiel ist es tatsächlich etwas komplizierter. Vielleicht, um diese Frage zu diskutieren, ist vielleicht gut, auf ein Beispiel aus deinem Buch zu kommen, wo ähnlich argumentiert wird. Da ist es so, dass du in einem Kapitel den Gegenstandpunktautor, früher marxistische Gruppe, Theo Ebel, zitierst. Das Zitat lese ich nochmal kurz vor. Da geht es nämlich genau um die Frage, werden Kriege eigentlich wegen ökonomischen Gründen von Nationalstaaten geführt? Und er sagt, so ein bisschen polemisch, ich erinnere mich an die 70er Jahre, an den Vietnamkrieg. Blöd, wie wir damals noch waren, haben wir uns gefragt, was gibt es denn da für Rohstoffe oder für Rohstoff? Was kann man denn da holen? Warum führen wir den Krieg da? Was hat denn das Kapital davon? Schließlich ist ein Schlaumeier hergekommen und hat festgestellt, dass es tatsächlich vor den Küsten von Vietnam Ölvorkommen gibt. Was waren wir begeistert? Es hat nur nicht gestimmt. Anderes Beispiel, selbst beim Falklandkrieg, ist mir eine Spartakistin untergekommen, die auch schon wieder Öl entdeckt haben wollte. Auf den Falklandinseln dabei gibt es da nur Schafe. Also ich muss sagen, ich finde das Argument mit Vietnam eigentlich sehr, sehr schwach an der Stelle. Daran kann man es vielleicht deutlich machen, weil es ist ja schon so, dass gerade in Vietnam, was stimmt ist, dass es da keine unmittelbaren Bodenschätze gibt oder Ressourcen oder ein ganz direktes Kapitalinteresse. Aber es war ja gerade in Vietnam ein Riesenproblem für den westlichen Block, den kapitalistischen Block, wenn Länder sozialistisch wurden oder sich sozusagen der Geschäftssphäre entzogen haben. Also überall, wo Realsozialismus geherrscht war, da war es nicht mehr möglich für westliche Großkonzerne dort Einfluss zu nehmen. Und das war jetzt doch ein Konflikt zwischen Systemen im großen Maßstab. Und ein bisschen ging es da ja auch um das große Schachbrett, dass man so einen Dominoeffekt befürchtet hat, wenn weitere Länder sozialistisch werden. Insofern würde ich schon sagen, dass es da auch ein ökonomisches Interesse gibt. Und auch jetzt beim Ukraine-Krieg, muss ich sagen, man kann es jetzt nicht nur verkürzen auf eine, natürlich ging es auch um die NATO-Osterweiterung, ganz klar, ne, um die Einflusssphäre, das ist ja offensichtlich. Aber es ist schon so, dass ein Kiesewetter, den wir auch schon persönlich kennenlernen durfte, eigentlich sehr direkt in die Kamera sagt, um welche Rohstoffe es dort geht und dass ein Sieg Russlands schon ein Problem wäre, weil wir sonst strategischen Zugang zu Lithium in den Ostgebieten der Ukraine verlieren würden. Also oder auch ein Trump, der auch ganz offen oder ist. Oder auch Trump, der indirekt über Rohstoffabkommen Zugang zu bekommen zu seltenen Erden und also fast ein bisschen vulgär leninistisch in die Kamera sagt, die in einem DEFA-Film, ich möchte diese Rohstoffe, wie das die DEFA der 50er Jahre gemacht hat. Ich komme gleich zum Punkt irgendwie, was natürlich stimmt. Es ist nicht immer unmittelbar so, dass dort ein Konzernvertreter bei Friedrich Merz steht und sagt, bitte führe diesen Krieg, ich möchte diesen Rohstoff aus diesem Land. Falklandinsel ist ja so ein Beispiel irgendwie, wo es auch sowas wie einen abgehobenen Überbau des Staates gibt, der vielleicht andere Interessen verfolgt. Aber ich finde, diese Polemik verkürzt das schon sehr und man könnte das jetzt durchdeklinieren. Also da wollte ich nochmal fragen, wie du diese Gegenargumente bewerten würdest in der Gemengelage. Also bei Russland finde ich halt so, dass das ökonomische Motiv nicht treibend sein kann, finde ich so offensichtlich, weil dann würde man sich vielleicht langsam mal ein bisschen klügeres Wirtschaftsmodell als die Extraktion von Öl und Gas überlegen, das in 15 Jahren vielleicht nichts mehr wert ist. Also man hat irgendwie das größte Staatsgebiet der Welt, man hat eine unglaubliche, also schier unglaubliche Bevölkerung. Man hat viele eigene Rohstoffe, und also die man extrahieren und in die Welt verkaufen kann und auf deren Basis man sich dann ein tragfähiges Wirtschaftsmodell mal überlegen könnte, und das passiert seit Jahrzehnten nicht. Da hat man schon den Eindruck, man hat eine politische Kaste, die quasi die russische militärische Potenz und Größe und die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen in der Welt, die das in der Tat deutlich höher schätzt als den kapitalistischen Geschäftserfolg der heimischen Kapitale. Und gerade wenn dann so ein Putin sich permanent in die Öffentlichkeit stellt und also Putin redet nach allem, was ich mitbekommen habe, nicht sonderlich häufig von irgendwelchen Rohstoffen, sondern sagt permanent, also einerseits dieses natürlich irrenationalistische, wo ich aber auch gar nicht weiß, ob der das wirklich nur demagogisch sagt oder ob er wirklich dran glaubt, weil er so ein krasser Nationalist ist. Und dann hat er aber permanent diese Wolken gegen die NATO quasi, ja, also diese rhetorischen Spitzen gegen die NATO, und nennt immer nur Amerika als Kriegsgrund eigentlich, viel mehr als die Ukraine. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es für mich ziemlich klar, dass dieser Krieg eben nicht dazu dient, ökonomischen Erfolg zu produzieren, und auch nicht dazu, sich irgendwelche Rohstoffe zu erobern, und auch nicht so richtig dazu angetan ist, den einzelnen Kapitalisten Gutes zu tun, denn die sind wirklich noch relativ schwer getroffen, ne? Also mit ausländischen Sanktionen und so. Also deshalb kommt mir diese Erklärung in der Tat ein bisschen vulgär vor. Und bei Vietnam, also würdest du sagen, es ist kein Argument gewesen? Also, weil da dachte ich, das finde ich jetzt wirklich, das fand ich auch die schwächste Stelle so ein bisschen im Buch, wo ich so ein bisschen dachte, naja, aber das stimmt natürlich, dass in Vietnam jetzt nicht irgendwie Kobalt oder Lithium oder Öl zu finden war. Soweit ich weiß, ist es nicht der Fall. Aber die Ausdehnung des Realsozialismus war schon ein Problem für den Westen. Und das fand ich und auch unmittelbar für die, ich würde sagen, herrschende Klasse. Also, weil das in der DDR kann man sehen, ne? Also dort war kein Zugang mehr zu Grund und Boden, dort war kein Zugang mehr zu den Ressourcen, die es dort gab. Ja. Also letztlich ist ja auch der Kommunismus ja auch war im Kalten Krieg noch eine Gefahr wirklich für die Existenz der Bourgeoisie. Also das ist ja nicht zu trennen sozusagen von der ökonomischen Stellung. Okay. Aber das ist dann, finde ich, auch was anderes. Also das quasi jetzt, also der Theo Ebel würde ja als letztes leugnen, dass die USA einen Weltordnungsanspruch haben, der natürlich darin besteht, möglichst viele Nationen oder Staaten in den Weltmarkt zu integrieren, und zwar nicht nur in einen freien Weltmarkt, wo nett getauscht wird, sondern in einen Weltmarkt unter US-amerikanischer Vorherrschaft. Also dass das quasi der Zweck des Kalten Krieges von US-amerikanischer Seite war, die Sowjetunion und ihr politisches Ziel des Sozialismus auf der Welt, das quasi zu hintergehen und die Staaten, ob sie wollen oder nicht, in den amerikanisch dominierten Weltmarkt zu integrieren. Das würde ja quasi der Ebel zum Beispiel als letzter leugnen. Die Frage ist einfach nur, welche Rolle spielen dabei die einzelnen Kapitalisten? Die, würde ich sagen, spielen bei Lenin eine sehr überbetonte Rolle. Jetzt kann man vielleicht auch sagen, da gibt's diese Schrift und jene Schrift, und da widerspricht sich vielleicht Lenin auch teilweise selbst in seinen Schriften. Aber zumindest jetzt in der Imperialismus-Schrift ist es ja wirklich krass, wie er eigentlich die Gestaltungsmacht der einzelnen Kapitale, wie er die permanent überbetont, bis dahingehend, dass er sogar behauptet, das internationale Finanzkapital würde die Welt unter sich aufteilen quasi, oder die Finanzkapitalisten würden die Welt unter sich aufteilen. Und also dieser Fokus auf einerseits Rohstoffabsatzmarkt, den man unbedingt haben will, und die einzelnen Kapitalisten sind es, die den Staat in der Hand hätten, den halte ich in Bezug auf Vietnam schon für falsch. Das sind nicht die Einzelkapitale, und da geht's jetzt auch nicht einfach um Absatzmarkt, die der Grund dafür sind, dass der amerikanische Staat das macht, sondern weil da eine politische Klasse ist, die für sich den Anspruch hat, die gesamte Welt zu beherrschen, und wo das auch wirklich schon fast was Selbstzweckhaftes gewinnt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob die USA wirklich diesen einen Exportmarkt brauchen. Und dadurch, dass sie die globale Leitwährung haben, das sehen wir jetzt ja gerade, wie das von Trump untergraben wird, das ermöglicht ihnen ja das Privileg, auf unglaublich viel Reichtum in der Welt zuzugreifen, ohne im Gegenzug tauschen zu müssen. Also dieser Imperialismus ist so eigener Art, dass es mir da nicht einfach nur um den Geschäftserfolg amerikanischer Kapitalisten zu gehen scheint. Ich glaube, Paddy, dir brennt wahrscheinlich eine Frage, also was zur Lenins Imperialismus-Theorie, du hast dich ja vorbereitet auf den Nägeln, aber ich hatte schon noch mal kurz die Gegenfrage, was ist denn dann das Interesse, also dieses abstrakte Machtausdehnungsinteresse des bürgerlichen Staats mit einer nationalistischen Ideologie, was ist der Sinn der ganzen Veranstaltung? Weil letztendlich kann man ja schon sehen, dass es in der Regel der Bourgeoisie dient oder maßgeblichen Teilen der Bourgeoisie-Kriege. Das heißt nicht, dass diese Kalkulationen immer aufgehen, ne? Also sie verkalkulieren sich natürlich auch manchmal. Ja. Aber das habe ich nicht verstanden, weil ich denke, liegt es dann an den, wie Fabian leer gesagt hat, den Psychomarotten der Herrschenden, dass sie Bock darauf haben, ihre Macht auszudehnen. Also da fehlt mir so ein bisschen die Erklärung. Also was ist der Grund dafür? Na gut, also erstmal die Gewaltbereitschaft muss ja immer da sein. Also, weil ja jeder Staat weiß, dass jeder andere Staat angreifen könnte und dass jeder andere Staat danach strebt, mindestens mal seine Machtposition nicht zu verschlechtern, ist ja schon mal alleine dadurch der Anreiz da. Und das ist nicht nur in bürgerlichen Staaten, sondern auch in vorbürgerlichen Staaten so. Ist alleine dadurch, dass man weiß, man könnte theoretisch angegriffen werden, man könnte rein theoretisch in eine schlechtere Machtposition gelangen, der Anreiz da, sich aufzurüsten und dann vielleicht auch, wenn man irgendwann sagt, der Moment ist reif, es erscheint einem realistisch, dann einen Krieg zu beginnen. Das muss also wirklich noch nicht mal mit kapitalistischer Ökonomie zu tun haben. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, jegliche Ökonomie aus den Kriegsgründen rauszutilgen. Also das, was ich eben genannt habe, die Durchsetzung eines Weltmarkts unter amerikanischer Vorherrschaft, ist natürlich eine ziemlich ökonomische Sache. Aber es ist nicht der einzige Grund, warum Staaten und auch nicht der einzige Grund, warum bürgerliche Staaten Kriege führen. Darum geht es mir erstmal. Vielleicht stimmt es schon, dass ich mir dann keinen Gefallen getan habe, mich dann nochmal an diesen Theorien abzuarbeiten, anstatt einfach zu sagen, ich glaube nicht, dass es verallgemeinerbare Kriegsgründe gibt. Das wäre wahrscheinlich die elegantere Art und Weise gewesen. Weil da sind wir uns ja einig, oder? Also das jetzt zum Beispiel, also das, was ich eben über Russland und NATO gesagt habe, dass das schon ein eigenständiges Motiv ist, was nicht unbedingt mit Ökonomie zu tun hat, oder Israel im Gazastreifen, was da gerade passiert, dass da eine ethnische Säuberung stattfinden soll, dass das nicht mit Kapitalismus unbedingt zu tun hat, da sind wir uns ja einig, oder? Also wo wir, glaube ich, übereinstimmen ist, das hat früher, glaube ich, auch schon gesagt, dass natürlich nicht jeder Krieg, der geführt wird von bürgerlichen Staaten oder nicht jedes staatliches Handeln unmittelbar direkt abzuleiten ist aus die Bilanzen eines Konzerns. Oder ich glaube, was wir da auch kritisieren, ist so aus unserer Sicht so eine verzerrte Darstellung eigentlich von der marxistischen Staatstheorie oder auch Lenins Staatstheorie. Also uns geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Lenin zum Beispiel als Säulenheiligen zu verteidigen, zu sagen, der hat keine Fehler gemacht und Kritik an Lenin sei irgendwie falsch und das sei irgendwie Blasphemie oder so. Auch da kann man sicherlich an vielen Stellen Kritik üben, dass es vielleicht menschlich etwas unterkomplex ist, also vor allem auch das Verhältnis zwischen Bourgeoisie und Staat. Aber diese Kritik an Lenin oder auch an Marxisten, die du anstellst, dass er diese Position vertreten hätte, dass der bürgerliche Staat das direkte Instrument sei des Kapitals und fast schon direkt Befehle empfangen würde, so aus Konzernzentralen, das ist ja auch eine sehr verkürzte Darstellung, die ja so nicht bei Lenin anzutreffen ist. Also auch er hat ja die Position vertreten, dass der bürgerliche Staat als ideeller Gesamtkapitalist auftritt und dass es auch Widersprüche gibt zwischen Kapitalfraktionen, wo der bürgerliche Staat auch notfalls sozusagen im Interesse des Gesamtkapitals vielleicht auch kurzfristig gegen die Interessen einzelner Kapitalfraktionen verstoßen kann. Oder dass es auch in manchen Kriegen vielleicht auch erstmal um sicherheitspolitische Aspekte geht oder auch um vielleicht eher politische Aspekte, aber dass es trotzdem langfristig gesehen um die Erhaltung der Herrschaft der Bourgeoisie geht und auch der Rahmenbedingungen für eine gelungene Kapitalakkumulation. Aber dass es vielleicht mal Kriege gibt oder auch Situationen, wo die Gründe nicht unmittelbar ökonomisch sind, das widerspricht ja nicht unserer These, dass wir sagen, dass sozusagen der Hauptzweck des bürgerlichen Staates als idealer Gesamtkapitalist letztlich die Herrschaft, die Absicherung der Herrschaft der Bourgeoisie ist. Und ich glaube, wo wir so ein bisschen, glaube ich, Differenzen haben, ist eher, dass es bei dir so klingt, das hast du ja auch gerade gesagt, also bei dir klingt es so, als wäre der bürgerliche Staat etwas, was über alle Klassen schweben würde. Also so ein eigenes Wesen mit eigenen Interessen, also fast schon losgelöst eigentlich von den Klassen und das sagt ja auch der Gegenstandpunkt oder auch Theoretiker des Gegenstandpunkts, wo du dich auch so oft drauf beziehst. Also es würde der gebührliche Staat jede Klasse gleichermaßen seiner Herrschaft unterwerfen. Und das, ich glaube, da ist so der wesentliche Unterschied. Also das wäre da, glaube ich, in der grundsätzlichen Analyse des Staates, glaube ich, da, oder auch im Zweck dieses Staates, welchen Staates da eine andere Meinung haben. Ja, aber also ich weiß halt gar nicht, ob das eine so sehr andere Meinung ist oder ob es einfach das Problem davon ist, dass es mir in dem Buch da einerseits nicht so sehr drum geht, also wie gesagt, weil ich glaube, dass es nicht diesen verallgemeinerbaren Kriegsgrund gibt. Aus diesem Grund heraus möchte ich eigentlich mich damit nicht allzu sehr befassen, sondern will eher zeigen, egal was der genaue Kriegsgrund ist, das Gewaltverhältnis zwischen Staat und Bürger ist immer dasselbe. Ja, also ob der Kriegsgrund nun ist, Netanyahu will in Israel from the river to the sea, oder irgendwo greift ein Staat den anderen an wegen irgendeines Handelskrieges oder whatever, weil da irgendeine Handelsroute nicht freigemacht wird. So, das sind ja zwei extrem unterschiedliche Gründe. Was diese Kriege eint, ist das Gewaltverhältnis des Staates zu den Bürgern, das Leute für Zwecke, die nicht ihre eigenen sind, auf Leute gehetzt werden, von denen sie bis auf die Unterordnung unter den jeweils konkurrierenden Staat nichts unterscheidet. Und ich glaube, und das ist sicherlich was ich zugeben muss, dass ich dann überhaupt diese Tour nochmal gemacht habe, mich an diese Imperialismus-Theorie abzuarbeiten, war einfach unnötig. Also ich würde nicht sagen, das Kapitel ist falsch, aber es war wahrscheinlich an der Stelle nicht notwendig, um den eigentlich relevanten Punkt des Buches zu machen. Also so viel würde ich jetzt nach quasi den Kritiken von 99:1, von Fabian und auch von euch auf jeden Fall zustimmen, dass das dann ein Problem der Struktur des Buches ist, dass quasi die Linken, die wollen eigentlich was erfahren über den bürgerlichen Staat, über Imperialismus, über konkrete Kriegsgründe, und genau davon abstrahiere ich in dem Buch und erkläre, warum ich Krieg aus Sicht des unterworfenen Bürgers per se für falsch halte und will gar nicht irgendwie, habe gar nicht den Anspruch jetzt konkret eine allgemeine Theorie der Kriegsgründe darzulegen, weil es die meiner Meinung nach nicht gibt. Okay, vielleicht macht es dann an. Du wolltest noch was ergänzen, Patrick? Ja, also ich glaube schon, dass die Frage relevant ist. Also ich glaube jetzt, ich würde es dir wirklich zugute halten, also du, das ist ja auch der Hauptzweck dieses Buches, also zu deutlich zu machen, dass in der aktuellen Situation jetzt gerade die Interessen des bürgerlichen Staates oder dieses Staates oder auch der Kriege, die gerade stattfinden, nicht Interessen sind der einfachen Bevölkerung. Aber ich glaube schon, dass als Folge einer aus unserer Sicht falschen Staatsanalyse auch falsche Schlüsse folgen, also auch für strategische Fragen zum Beispiel, ne? Aber dazu kommen wir gleich vielleicht nochmal. Mhm. Ja, ich dachte irgendwie, vielleicht ist es gut, nochmal darüber zu reden, das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, weil da ist mir so ein bisschen die Frage aufgekommen, also deine Thesen beziehen sich ja vor allem auf Situationen, die bezogen sind auf Kriegen zwischen kapitalistischen Staaten. Du deutest an einer Stelle an, dass im Falle eines Vernichtungskriegs wie im Zweiten Weltkrieg, ausgehend von Nazi-Deutschland oder vielleicht in manchen anderen Situationen, das nicht exakt dieselbe Gültigkeit hat. Ich habe auch gedacht an viele antikoloniale oder antiimperialistische Befreiungskämpfe, wo Teile der Bevölkerung ja zur Waffe gegriffen haben. Und ich habe mich gefragt, ob aus marxistischer Sicht dein Standpunkt verabsolutiert, nicht fast ein liberaler oder vielleicht eher individualistischer ist. Zum Beispiel würde ich sagen, die Situation auf Kuba vor der Revolution, ich rede jetzt nicht so unbedingt vom heutigen Kuba, war ja doch sehr, sehr prekär für die Bevölkerung. An allen Daten kann man das sehen, Gesundheit, Bildung, Menschen haben in Lehmhütten geschlafen, und nach der Revolution gab es schon in weiten Teilen, würde ich sagen, kann man natürlich anders sehen, eine starke Übereinstimmung zwischen Staat und Bevölkerung, also war eine sozialistische Demokratie. Dass es da auch Widersprüche gab, will ich nicht bestreiten, das wäre ja albern, das zu leugnen. Aber als Kuba dann wieder vom Imperialismus bedroht wurde, gab es schon viele Leute, die gesagt haben, okay, ich greife jetzt zur Waffe und verteidige hier mein Interesse. Würdest du denn sagen, dass in so einer Situation auch dieses Verhältnis zwischen Staat und Bürger, dass das alles, deine ganzen Argumente die gleiche Gültigkeit haben? Weil du sagst immer so, der Staat macht das, die Bürger haben dieses Interesse. Und ich würde sagen, naja, es gibt nicht den Staat und die Bürger, es gibt verschiedene Kontexte. Was wäre so deine Erwiderung auf ja, diese Kritik oder diese Frage vielmehr? Also erstmal, was jedenfalls stimmt, ist, dass im Sozialismus diese Interessen, wenn es denn ein gescheiter Sozialismus ist, in der Tat nicht mehr divergieren. Also dass man dann quasi eine Regierung hat, die sich zum Ziel setzt, die gesellschaftliche Arbeitsteilung sinnvoll zu gestalten, sodass tatsächlich das Marxische Diktum jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen gilt. Das wäre jetzt, da würde ich sagen, wenn tatsächlich in irgendeinem Land dieser Welt der Sozialismus an die Macht kommt, das Ziel, das zu verfolgen wäre. Und dementsprechend hieße das auch, dass die Menschen im Gegensatz zu vorher zum ersten Mal ihr Leben in irgendeiner Form in der Hand haben. Also dass tatsächlich die Ökonomie ihnen gewidmet ist, also ihrem guten Leben gewidmet ist. Und im besten Fall sie dabei nicht nur verwaltet werden, sondern auch selbst im Gegensatz zu früher, wo sie einfach den Launen des Marktes unterworfen waren, tatsächlich was mitzureden haben. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, kenne ich mich weder beim historischen noch beim heutigen Kuba so wahnsinnig gut aus, dass ich da zu viel sagen kann. Aber klar, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Sozialismus würde so funktionieren, und der wäre jetzt dummerweise halt trotzdem nur auf einen Nationalstaat beschränkt, dann wäre es in der Tat für mich verständlich, dass man sagt als Bürger, das ist mir mein Leben wert. Ich kann übrigens auch schon in der heutigen Bundesrepublik verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, das ist mir mein Leben wert. Also dass man meinetwegen sagt, wenn man jetzt von irgendeinem äußeren extrem chauvinistischen Staat angegriffen wird und man ist beispielsweise Teil einer Minderheit, so, dass man dann sagt, das ist für einen so unerträglich, dass man sich dagegen mit eigener Waffengewalt zur Wehr setzt, das kann ich sogar auch verstehen. Also ich finde das nicht per se unverständlich. Ich halte es trotzdem für falsch, wenn Staaten ihre Bürger in den Krieg zwingen. Also dass Leute quasi sagen, durch eigene Gewaltanwendung erkämpfen sie sich überhaupt ein erträgliches Leben, durch eine, die sie sich selbst aussuchen, daran halte ich überhaupt nichts für verkehrt. Nur ist es ja im Regelfall so, dass ein Staat das eben nicht als eine Gewissensfrage aufzieht. Also ich glaube, da würden wir auch zustimmen. Ich bin zumindest auch Gegner einer, also Wehrpflicht auch im Sozialismus, da würde ich auch sagen, da würde ich es auch falsch finden, wenn der Staat seine Bürger oder Arbeiterin zwingen würde zu kämpfen. Aber ich glaube, es ist eine andere Ebene der Argumentation. Also was du als Individuum Ole, sag ich mal, also was du selber machen würdest, also ob du es verstehen kannst, ob man dafür ist, dass Zwang angewendet wird oder ob man politisch sagt, also auch öffentliches politisch zum Beispiel auftritt und sagen würde, dagegen agitieren würde und sagen würde, es ist falsch, wenn ihr jetzt sozusagen kämpft, also auch auf der Seite eurer Regierung im Sozialismus, weil es nicht immer im Interesse ist. Aber da hast du ja schon gesagt, dass du es verstehen kannst und du es schon befürworten würdest, aber du wärst gegen diesen Zwang letztlich. Das wäre der Hauptkritikpunkt. Ich meine, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Natürlich gibt es selbst in der heutigen BRD Umstände, unter denen man sich so hypothetisch vorstellen könnte, zur Waffe zu greifen. Also das ist jetzt alles so ein bisschen weltfremd, aber wenn man sich jetzt vorstellt, es wäre irgendwie der islamische Staat, der drauf und dran ist, Deutschland zu erobern, da muss man schon sagen, okay, das ist wirklich fast kein Leben mehr, so, ne? Also klar kann man sich so, wenn man sich solche absurden Szenarien ausmalt, selbst heute schon selbst in der Bundesrepublik vorstellen, da was zu verteidigen an Liberalität und Leben. So. Und natürlich kann ich mir dementsprechend auch hypothetisch vorstellen, dass man in einem ideal eingerichteten Staatswesen, das dummerweise aber nur eines von vielen Staatswesen ist und von einem anderen angegriffen wird, was imperialistisch ist, dass man dann sagt, das wäre einem das Leben wert. Klar. Ob man es selbst macht, weiß ich nicht, weil das finde ich jetzt, das wäre ein bisschen albern. Also das ist so, wie wenn man sagt, ich wäre vor 80 Jahren im Widerstand gewesen. So. Na klar. Also ob jetzt eine Lage, aber ich finde es verständlich. Ja. Okay. Nee, da haben wir das ja geklärt. Okay. Vielleicht kommen wir dann so ein bisschen mal zur Frage, was tun eigentlich jetzt in der aktuellen Situation? Wir wissen ja alle, dass die Friedensbewegung sehr überaltert ist und aktuell immer noch recht schwach ist. Und man hat den Eindruck, dass auch bei vielen jüngeren Linken das Thema Antimilitarismus jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda steht oder da zumindest sehr widersprüchliche Positionen anzutreffen sind, auch beim Thema Ukraine-Krieg. Wo siehst du trotzdem vielleicht positive Ansätze und Möglichkeiten? Und was wäre eigentlich so eine Friedensbewegung, an der du dich selber beteiligen würdest und die du sinnvoll fändest in Deutschland? Na, zumindest habe ich jetzt zuletzt, ich hatte eine Diskussionsveranstaltung mit der DFGVK, die fand ich sehr sympathisch, einfach weil die Kriegsdienstverweigerer in aller Herren Länder unterstützen und gegen, also wirklich halt gegen Zwangsrekrutierungen überall sind, was ja sehr selten ist, ne? Also ich meine, man hat ja teilweise auch einfach so peinliche Teile der Friedensbewegung, die einfach so eine gewisse Russland-Affinität haben, mit der ich nichts anfangen kann. Und da finde ich, dass jetzt die, die sich von allen Staaten gleichermaßen distanzieren und einfach sagen, sie sind generell gegen diesen staatlichen Zwang zum Töten und unterstützen alle, die sich dem widersetzen wollen, das fand ich sehr gut. Und deshalb hatte ich dann, ich hatte eine nette Diskussionsveranstaltung und die haben dann auch mich und andere angefragt, ob man quasi für deren Website werben kann. Und das habe ich gemacht. Das war jetzt so quasi mal dieses, also nur zur Frage, was ist eine Friedensbewegung, mit der man sich irgendwie arrangieren kann? Da finde ich, sind das jetzt so im Diskurs vernünftiger Leute? Zumindest, es gibt sicherlich viele andere gute Leute, aber die kenne ich nicht. Die sind bislang nicht auf mich zugekommen, aber die sind auf mich zugekommen. So kann ich nur sagen, die fand ich sehr vernünftig. Ich glaube, innerhalb der Linken gilt es wirklich, den Nationalismus anzugreifen. Also dieser Nationalismus, also nicht im Sinne von so einem Chauvinismus von wegen Deutschland den Deutschen, bla bla bla, aber einfach so dieses Denken im nationalen Wir, das ist bei Linken auch total verankert. Also und deshalb auch diese Uneinigkeit bezüglich der Ukraine-Frage und das oder der Russland-Frage, ja, dass die quasi auch diesen nationalistischen Denken eigentlich anhängen und sagen, wir unterstützen die Ukraine und das halt, das heißt, dass man als Linker Waffenlieferungen fordert, damit dann der ukrainische Staat seine Bürger gegen ihren Willen an die Front zwingt, das muss man denen halt mal klar machen, dass es einfach absurd ist, sich in solche Fragen einzumischen. Man ist vollkommen marginalisiert gesellschaftlich als politische Linke und dann mischt man sich ernsthaft in die Fragen ein, welche Waffen braucht ein, in Anführungszeichen, befreundeter Staat, um sein Menschenmaterial damit erfolgreich in den Krieg zu schicken. Das ist so bescheuert. Und dass man dieses ganze Denken mal ablehnt und auch ablehnt, sich solche Fragen überhaupt stellen zu lassen, ja. Mhm. Also es wird dann ja immer gefragt, ja, was soll denn dieser oder jener Staat jetzt tun? Wo man sich einfach denkt, ja, sobald man halt anfängt, aus der Brille des Staates die Dinge zu betrachten, ist man eigentlich gedanklich schon zu jeder Gewalttat bereit, ja. Also ganz normale Leute schauen abends die Tagesschau und sagen, 100 tote Zivilisten auf einen Terroristen, das war uns jetzt zu viel. 50 wären okay gewesen, aber 100 gehen nicht. So, also solche absurden Dinge lassen sich Leute als Fragen vorlegen, ja. Wie viele Zivilisten sind okay auf einen Terroristen? Welche Waffen darf man benutzen? Ist Streumunition in Ordnung? Oder ist es nicht doch besser, wenn Leute mit normalen Patronenhülsen erschossen oder Patronenkugeln oder Kugeln erschossen werden, whatever. Also, das ist so absurd und das muss man halt mal angreifen innerhalb der Linken und ich versuch's halt mit dem Buch auch darüber hinaus anzugreifen, was ja zumindest insofern funktioniert, als es auch nicht linke Leute mutmaßlich kaufen. Ja, und du hast ja auch mit Wolfgang zusammen dich ja beteiligt an dieser Kampagne gerade, ne, vom DFG. Genau, das meinte ich ja. Verweigern. Ja. Fand ich auch sehr gut, ja. Das sollten wir auch nochmal verbreiten. Ja, weil die auch wirklich hilfreich sind, weil das Ding ist, wenn du diesen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung einreichst, dann gelten ja alle diese Gründe, die wir heute genannt haben, nicht. Ja, also uns würde der Staat, wenn wir jetzt diesen Antrag einreichen, würde der sofort sagen, wir wissen, wie ihr denkt. Ihr habt das im Podcast gesagt, eure Gründe, nicht in Krieg zu ziehen, sind uns egal, abgelehnt. Aber all diejenigen, die quasi noch nicht die sich nicht öffentlich zu irgendwas so groß bekannt haben, ja, die können halt aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigern. Also sagen, ich will nicht für den Staat töten, das geht nicht, das lässt der Staat nicht durchgehen. Aber wenn man sich hinstellt und sagt, ich bin so ein frommer Christ oder ich bin so ein Freund der Aufklärung, dass ich deshalb per se Gewalt gegen Menschen ablehne und lieber würde ich mich massakrieren lassen, als zurückzuschießen. Diese absurde Haltung muss man dann ja einnehmen. Und da beraten einen die bei der DFGVK sehr gut, wenn man diesen Antrag vorbereitet und wenn man in so ein Gespräch reingeht. Und sie kennen auch Anwälte, die man sich dann zu Hilfe ziehen kann, wenn der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung abgelehnt wird. Und deshalb will ich wirklich sagen, jetzt mal aus dieser individuellen Perspektive, man hat selbst keine Lust auf Krieg, aber insgesamt ist es ja auch wichtig, dass es viele Leute machen. Weil wenn viele Leute diesen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung einreichen, wird zumindest dem Staat halt klar, okay, da ist irgendwie eine gewisse Widerspenstigkeit in der Bevölkerung. Und das hat schon eine gewisse Symbolkraft und deshalb will ich das nochmal dringend empfehlen. Und sorry für die Unterbrechung, Flo. Nee, überhaupt nicht. Ich dachte gerade, ich bin ja noch gemustert worden als einer der letzten Jahrgänge. Das war sehr unangenehm, das nur nebenbei. Ich habe mich auch gefragt, ob meine Verweigerung eigentlich noch gilt. Und auch solche Fragen, ne? Also so Rechtsfragen irgendwie. Also eigentlich dachte ich schon, bin einigermaßen schockiert, dass das jetzt wiederkommt. Also ein sehr wichtiger Hinweis. Meine letzte Frage wäre vielleicht, du hast ja eben beschrieben, sich nicht gemein machen mit einem der beiden konkurrierenden bürgerlichen Nationalstaaten. Manche würden das ja einen unabhängigen Klassenstandpunkt nennen. Ist es ein unabhängiger Klassenstandpunkt, den du meinst, oder ist es ein individueller Standpunkt? Ich als Subjekt, Einzelperson, will nicht in den Krieg. Verstehst du, was ich meine? Es wäre ja ein Unterschied, ob man das kollektiv denkt. Ja. Oder, was heißt unabhängige Klassenstandpunkt? Naja, dass man sagt, irgendwie die Arbeiterklasse, wie weit, oder die Bevölkerung hat nicht das gleiche Interesse wie sein jeweiliger Staat, und man sieht eher die Verbindung zwischen den Völkern, um es ein bisschen orthodox zu sagen. Naja, klar. Nein, also das ist ja klar. Aber ich hatte da hatte ich schon gehofft, dass es irgendwie klar ist, weil eigentlich meine, sonst hätte ich mir das Buch ersparen können. Einfach nur sagen, ich bin mir zu schade dafür. Aber andere können es gerne machen. Das wäre ja ein bisschen bescheuert. Also ich meine, das war ja das Interessante bei diesem Beitrag von Florian Schröder. Der hat ja einfach seinen Beitrag begonnen mit: Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und dann sagt er, bin ich deshalb Pazifist? Auf keinen Fall. Also was der dadurch ja suggeriert ist, ich würde niemals in den Krieg ziehen, ich bin mir viel zu fein dafür, aber irgendwer muss es ja schon, damit ich hier entspannt solchen Unsinn im Mikrofon reden und daraus gutes Geld ziehen kann. Und das ist natürlich nicht meine Haltung, sondern ich will schon den Leuten auf allen Seiten der Fronten halt mal klar machen, das ist in einem Großteil der Fälle, werden diese Kriege gegen deine Interessen und nicht für deine Interessen geführt. Und selbst dann, wenn tatsächlich der Erhalt des eigenen Staatswesens einem ein besseres Leben ermöglicht als der Untergang dieses Staatswesens, ist immer noch das kleine Problem da, dass es sein kann, dass man auf diesem Weg zum Erhalt des Staatswesens, das vielleicht weniger reaktionär ist, trotzdem selbst ins Gras beißt und dass auch dann offenkundig die Interessen von Bürgern und Staat auseinanderfallen. Ich glaube, darauf kann man sich einigen auf jeden Fall bei allen Differenzen, die wir haben. Und ja, ihr habt es schon gerade gehört, also ich und Flo haben schon verkackt beim Thema Kriegsdienstverweigerung, aber ihr könnt es auf jeden Fall noch machen. Deswegen werden wir auch nochmal die Seite... Nee, ich habe verweigert. Ich weiß nicht, ob es noch gilt. Ach, ja, okay. Das ist eh die Frage, was dann gilt im Ernstfall. Ne? Aber du hast recht. Ja. Genau. Ja, trotzdem. Danke, Ole. Danke, dass du hier warst. Ja, immer gerne. Und ich finde es ja auch interessant, so diese Streitigkeiten zu diskutieren. Ich kenne mich halt bei Lenin jetzt nicht so sonderlich gut aus, ne? Ich habe ja eigentlich nur diese Imperialismus-Schrift gelesen und ich habe halt auch Leute so in meinem Umkreis, die aber auch sagen, gut, es gibt halt sehr andere Schriften und Passagen Lenins, die da halt anders sind. Ich muss halt sagen, für mich war wirklich die Imperialismus-Schrift sehr enttäuschend. Also einerseits irgendwie, dass ich den Eindruck habe, da werden, was weiß ich, der durchforstet da die Wirtschaftsstatistiken und versucht dann quasi da Schlüsse draus zu ziehen, die meiner Meinung nach aus dem, was er da darlegt, nicht zu ziehen sind. Also teilweise finde ich es methodologisch ein bisschen schwierig und andererseits finde ich es auch unglaublich moralistisch, die Schrift. Ja, also das ist ja absurd, was da für, ich meine, da muss man ja nur diese Kapitelnamen sich angucken. Ja, da wird dann ja die Fäulnis und Verdorbenheit oder ich weiß jetzt nicht den Wortlaut der bürgerlichen Parasitismus. Klasse. Genau, also da war ich schon einfach enttäuscht, muss ich sagen. Wir schicken dir gern mal, falls du sie nicht gehört hast, unsere Reaction, die wir in der Kommunistenkneipe gemacht haben, zu. Und ja, vielleicht willst du ja auch nochmal wiederkommen und wir reden über den ein oder anderen über das ein oder andere marxistische Theoriebuch. Also würde mich freuen. Gerne. Danke, dass du da warst. Danke euch. Vielen Dank. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.